China. Ein Reich erwacht. Ostchina, am Mittellauf des Gelben Flusses, 1700 vor Christus. Dieses Jahr hat er es gut gemeint, der Gelbe Fluss. Er ist nur mäßig über seine Ufer getreten. Die Felder der Bauern, die hier am Mittellauf des Gelben Flusses siedeln, wurden zwar überschwemmt, ihre Häuser sind jedoch nicht beschädigt. Und auch die Ernte ist ihnen geblieben. Ein Hochwasser wie dieses ist für die chinesischen Bauern keine Katastrophe. Im Gegenteil, der Schlamm, der zurückbleibt, ist fruchtbar und außerdem so lehmhaltig, dass er für den Bau weiterer Gebäude genutzt werden kann. Der Entschluss, das Land zu roden und hier sesshaft zu werden, hat sich als richtig erwiesen. Hirse und Reis wachsen gut und die Tiere, die hier gezüchtet werden, vornehmlich Schweine und Hunde, stehen von nun an regelmäßig auf dem Speiseplan. Die Häuser der bäuerlichen Bevölkerung sind einfache Bauten. Sie haben nur einen großen Raum. Der Boden besteht aus festgestampftem Ton, in der Mitte befindet sich ein Ofen und an den Wänden Gruben für Vorräte. Geschliffene Steine dienen den Menschen als Werkzeuge. Mit ihrer Hilfe ernten sie Hirse und Reis. Anschließend wird das Getreide in Mörsern und Stampfern gemahlen, ehe es in den unterirdischen Vorratskammern verstaut wird. Neben der Landwirtschaft spielt auch die Jagd eine große Rolle bei der Versorgung der Familien. Hasen, Büffel und Hirsche halten sich in den Wäldern und Steppen entlang des Gelben Flusses auf und können an den Wasserstellen mit Lanzen und Speeren ohne große Anstrengung erlegt werden. Ihren Ursprung führen die Bauern am Gelben Fluss auf Pan Ku, den Vater der Menschheit, zurück. Er, der der Legende nach aus einem Ei entstanden ist und Himmel und Erde geschaffen hat, gilt auch als Ahn der fünf chinesischen Urkaiser, von denen Huang Ti, der gelbe Kaiser, der bekannteste ist. Die Regierungszeit der Urkaiser fällt in das dritte Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung und soll die Gründungsphase der gesamten chinesischen Zivilisation gewesen sein. So sollen bereits die Grundlagen für das Verwaltungswesen, das Geldwesen, die Viehzucht, die Erfindung des Schiffs und viele andere kulturelle Errungenschaften in diese Epoche gefallen sein. Als ein Nachfolger der fünf Urkaiser gilt der sagenumwobene Herrscher Yu. Ihm ist es dem Mythos nach gelungen, den Gelben Fluss zu bändigen und in geregelte Bahnen zu lenken. Nur durch seine Weisheit und Macht, so die Überlieferung, ist es möglich, im Flusstal des Huanghe erste Siedlungen zu errichten. Ob die frühen Siedlungen im Osten Chinas bereits staatlich organisiert sind, ist ungewiss. Der Legende nach ist aber Yu nach seiner Heldentat zum Regenten ernannt worden und hat einen Staatenbund namens Xia gegründet. Abbildungen des frühen Kaisers zeigen ihn mit einem langen Spitzbart und einem Schnurrbart, der links und rechts weit über die Mundwinkel herunterhängt. Er trägt eine bunte Kopfbedeckung und ein wallendes, farbenfrohes Gewand, das auch bei späteren Regenten als Zeichen der Macht und des Wohlstands gilt. Mit 17 aufeinanderfolgenden Herrschern, die angeblich rund 500 Jahre regiert haben, gilt die Xia-Dynastie als die älteste Chinas. Das Ende der Xia-Dynastie soll durch die schlechte Führung Yis eingeläutet worden sein. Der selbstsüchtige und verschwenderische Herrscher lässt große Paläste bauen und unterdrückt die Bevölkerung. Er zwingt sie nicht nur unentgeltlich zu arbeiten, sondern auch benachbarte Stämme anzugreifen, um den eigenen Machtbereich zu vergrößern. Als die Unzufriedenheit im Xia-Reich immer größer wird, sieht die Volksgruppe der Shang den rechten Augenblick gekommen, Yi zu stürzen und die Macht an sich zu reißen. Unter den Herrschern der Shang-Dynastie, die mit ihrer 500 Jahre überdauernden Regentschaft den Großteil des zweiten Jahrtausends in China prägen, wandelt sich das Land am Gelben Fluss zusehends. Denn die Bevölkerung wird nun in ein enges Staatsgefüge gezwängt. Das Zentrum der Macht bildet der Königshof, der unter Tang, dem ersten Herrscher der Shang-Dynastie, in der östlichen Provinz Henan gegründet wird. Um alle Regionen des Reiches unter Kontrolle zu haben, setzt Tang seine Familienmitglieder als Mitregenten ein. Zusätzlich wird ein Militärapparat geschaffen, der die straffe staatliche Führung unterstützt. Generäle sind direkt dem Herrscher unterstellt und haben den Auftrag, kleinste Unruhen sofort im Keim zu ersticken. Die Bauern, die bisher für ihren eigenen Lebensunterhalt gearbeitet haben, sind nun Leibeigene des Königs. Sie müssen einen großen Teil ihrer Erzeugnisse abgeben und werden im Krisenfall als Soldaten rekrutiert. Auf der anderen Seite ermöglicht gerade diese straffe Organisation des Herrschaftsbereichs auch dessen kulturelle Entwicklung. Aufgrund des großen Verwaltungsaufwands, den der neue Staat mit sich bringt, besteht schon früh der Wunsch nach schriftlichen Aufzeichnungen. Und so wird bereits Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus die erste nachweisbare Schrift Chinas entwickelt. Auf Tierknochen und Schildkrötenpanzern machen die Menschen Aufzeichnungen. Ursprünglich ist die chinesische Schrift eine Bilderschrift. Skizzenhaft werden konkrete Begriffe wie Tiere, Menschen, Gegenstände des täglichen Lebens und Ähnliches dargestellt. Für jedes Wort gibt es ein bestimmtes Zeichen. Erst mit dem Wunsch, auch abstrakte Begriffe schriftlich festhalten zu können, werden die Zeichen kombiniert. So entsteht eine Schrift, die aus stark vereinfachten Ideogrammen, also bildlichen Darstellungen, und phonetischen Elementen besteht. Mit rund 5000 verschiedenen Zeichen ist eine Schrift entstanden, die es ermöglicht, Ablaufpläne von Zeremonien und Ritualen, Berichte zur Entwicklung der Wirtschaft, Strategien zur effizienten Kriegsführung, Jagderfolge und meteorologische Beobachtungen sowie Informationen über Krankheiten und deren erfolgreiche Heilung festzuhalten. Verantwortlich für all diese Aufzeichnungen sind die Wu. Sie sind Seher, Medizinmänner, Zauberer und Schreiber zugleich. Als hochgestellte Beamte leben sie am Königshof und gelten als Bindeglied zwischen der spirituellen und der gegenwärtigen Welt. Sie haben die wichtige Aufgabe, die Götter gnädig zu stimmen und drohende Gefahren rechtzeitig abzuwenden. Nur die Wu können unruhige Geister beschwören und so den Fortbestand der Shang-Dynastie sichern. Sowohl den männlichen als auch den weiblichen Vorfahren des Herrscherhauses wird in regelmäßigen Abständen gehuldigt. Den Göttern der Gebirge, des Wassers, der Winde und Sterne werden Opfer dargebracht. Das sind zum einen Nahrungsmittel, zum anderen aber auch Tänze und Musikstücke, die die Götter bei Laune halten sollen. Denn nichts, so erscheint es den Menschen um 1700 vor Christus, ist gefährlicher als gelangweilte Götter. Da auch verstorbene Herrscher einen gottgleichen Status erlangen, ist es nicht verwunderlich, dass bei der Beisetzung eine Vielzahl von Grabbeigaben das Leben im Jenseits angenehm machen und den Geist des Herrschers gnädig stimmen sollen. Jedes Mausoleum besteht aus mehreren Kammern. In der innersten Kammer befindet sich der Sarg des Regenten. Ihn flankieren viele Frauen und Männer, die in der neuen Welt seinen Hofstaat bilden sollen. Um diese Kammern herum befindet sich ein Raum, in dem bewaffnete Krieger Wache halten. Diese wiederum sind umgeben von einem Ring aus Streitwagen und Pferden. Werden in den frühen Jahren noch lebendige Menschen zusammen mit dem Herrscher beigesetzt, geht man im Laufe der Zeit dazu über, lebensgroße Statuen aus Lehm oder Bronze mit in die Grabkammern zu geben. Eine Tradition, die über Jahrhunderte hinweg aufrechterhalten wird und mit dem Grabkaiser Qin Shi Huangdis um 250 vor Christus ihren Höhepunkt erreicht. Nicht weniger als 8000 Terrakotta-Krieger, Pferde und Streitwagen werden zusammen mit dem Oberhaupt der Qing-Dynastie begraben. Die Sklaven, die die Grabkammern bauen, werden nach ihrer Arbeit geköpft und dort zurückgelassen. So soll verhindert werden, dass die Wege, die ins Innere des Mausoleums führen, bekannt werden. Doch trotz des immensen Jenseitskults, den die Shang-Dynastie betreibt, wird auch das Diesseits nicht vernachlässigt. Mit der Entdeckung der Bronzeherstellung kommt es zu einem rasanten materiellen Aufschwung. Tontöpfe werden durch Bronzegefäße ersetzt, Waffen, Werkzeuge und Schmuckstücke bilden die Grundlage für großen Reichtum. Auch die Landwirtschaft profitiert von den neuen Errungenschaften. Geräte wie der Pflug erleichtern die Feldarbeit. Da sich die Pflugscharen viel tiefer in den Boden graben können, als dies mit den bisherigen Geräten möglich war, kann das Saatgut tiefer in die Erde eingebracht und der Ertrag dadurch deutlich gesteigert werden. Hirse, Weizen und Reis gedeihen so prächtig, dass sie nicht nur den Menschen als Nahrungsmittel dienen, sondern auch als Tierfutter verwendet werden können. Von nun an züchten die Bauern entlang des Gelben Flusses neben Schweinen und Hunden auch Schafe und unternehmen erste Versuche, Pferde und Büffel zu domestizieren. Für die Herstellung von Kleidung wird Hanf angebaut und die Wolle der Schafe verwendet. Außerdem entwickelt sich eine Technik, die es ermöglicht, den Faden, aus dem die Seidenspinnerraupe ihren Kokon herstellt, aufzurollen. Während die kurzen Fäden der Schafswolle mit Hilfe eines Spinnrads zusammengezwirbelt werden und erst dadurch eine verwertbare Länge erhalten, stellt die Seidenspinnerraupe, die vornehmlich auf dem Maulbeerbaum lebt, einen Faden her, der bis zu 4 Kilometern lang ist. Gewänder, die aus diesem feinen Faden gewebt werden, sind sehr viel edler und leichter als Kleidungsstücke aus dicker Wolle oder Hanf. So ist es nicht verwunderlich, dass diese wertvollen Stoffe zunächst ausschließlich für die Kleidung der Herrscherfamilie verwendet werden. Um die Siedlungen des Shang-Reiches nach außen abzusichern, werden erstmals Schutzwälle und Stadtmauern errichtet, die von den Soldaten des Landes bewacht werden. Da sich der Machtbereich aber über viele weit verstreute Provinzen erstreckt, ist es trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen schwierig, das Land vor Eindringlingen zu schützen. Vielleicht ist dies auch ein Grund dafür, dass die Hauptstadt des Shang-Reiches während der rund 500 Jahre andauernden Regierungszeit 6-mal in eine andere Region verlegt wird und somit niemals die Größe und den Glanz anderer Herrschaftssitze jener Zeit erreicht. Unter den 29 Herrschern der Shang-Dynastie sticht Wu Ding besonders hervor. Während seiner 59 Jahre dauernden Regentschaft wird der Machtbereich der Shang durch eine Vielzahl erfolgreicher Feldzüge ausgeweitet. Er knüpft auch Handelsbeziehungen mit anderen Völkern, die sich inzwischen in der Region angesiedelt haben. So unter anderem mit den Zhu, die im Rahmen einer Völkerwanderung in die Ebene des Gelben Flusses vordringen. Hätte er geahnt, dass genau dieses Volk einige Generationen später das Ende der Shang-Dynastie besiegeln sollte, hätte er sie mit Sicherheit in ihre Schranken gewiesen. Doch bis dahin sollten noch Jahrzehnte vergehen. Vom Erfolg angespornt werden die Feldzüge der Shang-Könige immer waghalsiger und kostspieliger. Doch einige Kriege, die an mehreren Schauplätzen gleichzeitig geführt werden, geraten außer Kontrolle. Die Motivation in der Armee sinkt auf den Nullpunkt. Immer wieder kommt es zu herben Niederlagen, sodass das Reich um 1100 vor Christus kurz vor dem Zusammenbruch steht. Die finanziellen Ressourcen reichen schon lange nicht mehr dafür aus, die Generäle zu bezahlen und die Versorgung der Armee mit neuen Waffen und Streitwagen sicherzustellen. Die Erträge der Landwirtschaft sind schlecht, da ein Großteil der Bauern im Dienst der Armee steht und deshalb die Felder nicht bewirtschaften kann. Und nicht nur das. Mit Di Xin, dem letzten Regenten der Shang-Dynastie, ist ein König an der Macht, den sein persönlicher Luxus weit mehr interessiert als der Erfolg seiner Regierungstätigkeit. Alkoholexzesse und zahlreiche Liebschaften ziehen die Aufmerksamkeit Di Xins auf sich, sodass er nicht erkennt, in welch misslicher Lage sich sein Land befindet. Und so dauert es nicht lange, bis die Feinde den Zeitpunkt gekommen sehen, die Macht an sich zu reißen. Es sind die Zhu, die dem letzten stehenden Heer der Shang eine empfindliche Niederlage zufügen. Als Di Xin vom Untergang seiner Streitkräfte erfährt, weiß er, dass es auch für ihn kein Entkommen mehr gibt. Und so beendet er sein Leben selbst, ehe er in die Hände der Feinde fällt. Die Zhou-Dynastie ist die letzte Regierungsgewalt im China des zweiten vorchristlichen Jahrtausends. Anders als die Shang richten die Zhou ihr gesamtes Augenmerk darauf, die Grenzgebiete des Reiches zu stärken und nach außen hin abzuschotten. Sie führen ein Lehnswesen ein und übergeben einzelne Bereiche des Staates in die Obhut von regierungstreuen Lehnsherren, die ein persönliches Interesse daran haben, eine prosperierende Provinz zu leiten. Um die Regierungstreue dieser Lehnsherren dauerhaft gewährleisten zu können und die Machtposition der Herrscherfamilie auszuweiten, wird großer Wert darauf gelegt, dass die Kinder des jeweils amtierenden Regenten Ehen mit Lehnsherren in entlegenen Gebieten schließen. Auf diese Weise gelingt es den Zhou, ein riesiges Familiennetzwerk zu spinnen, das sich durch große Loyalität gegenüber dem König auszeichnet. Darüber hinaus wird das Sklavenhaltersystem, das es bereits unter den Shang gegeben hatte, weiterentwickelt. Je nach Rang steht dem König, den Lehnsherren und den Beamten des königlichen Hofes eine unterschiedlich große Anzahl von Sklaven zur Verfügung. Da diese Sklaven auch zunehmend in der Landwirtschaft und für städtebauliche Maßnahmen eingesetzt werden, kommt es in diesen beiden Bereichen zu einem nennenswerten Aufschwung. Aber auch in religiöser Hinsicht bahnen sich unter den Zhou bedeutende Veränderungen an. Neben der Vielzahl von Göttern und Ahnen wird im letzten Jahrhundert des zweiten Jahrtausends erstmals ein übermächtiger Himmelsgott verehrt. Er, so der Glaube der Zhou, habe die Shang-Dynastie beendet und sie als neue Herrscher eingesetzt. Der Grund für dieses Handeln des Himmelsgottes sei der moralische Verfall des letzten Shang-Herrschers gewesen. Somit liegt das Richten über menschliches Handeln erstmals in der Hand eines moralischen Gottes, und der Weg für die großen Philosophen Lao Tse und Konfuzius wird geebnet. Die Herrschaft der Zhou reicht weit bis ins erste Jahrtausend vor Christus hinein. Erst im Jahr 220 wird das Reich endgültig zusammenbrechen und einer neuen Dynastie weichen. Geblieben sind aus dem bronzezeitlichen China, neben einer Vielzahl von Tongefäßen und Bronzestatuen, vor allem die Schriftzeichen. Denn das chinesische Alphabet hat noch heute eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Schrift, die in der Shang-Dynastie entwickelt wurde. So können die Chinesen auch im 21. Jahrhundert problemlos Texte entziffern, die vor Tausenden von Jahren verfasst wurden. Und ein Viertel der gesamten Menschheit schreibt heute noch mit Zeichen, die von ihren Vorfahren vor mehr als 4000 Jahren erdacht wurden. So groß das Bedürfnis der Menschen in Europa, Asien und Nordafrika im zweiten Jahrtausend vor Christus auch sein mag, Städte zu bauen, immer ausgefeiltere Werkzeuge aus Metall herzustellen und den eigenen Lebensraum durch Kriege gegen benachbarte Völker zu vergrößern, gibt es doch auch Völker, die eine ganz andere Lebensweise gewählt haben. In völliger Abgeschiedenheit von der Außenwelt leben beispielsweise die Aborigines in Australien. In einem Mikrokosmos, der eine eigenwillige Pflanzen- und Tierwelt hervorgebracht hat und sich völlig unabhängig vom Rest der Welt entwickelt, leben sie ganz im Einklang mit der Natur. Erst mit der Eroberung Australiens durch die Europäer gerät das Leben der Aborigines aus dem Gleichgewicht. Aber allen Widrigkeiten zum Trotz versuchen die Ureinwohner Australiens auch heute noch an ihren Traditionen festzuhalten und sind damit das älteste noch existierende Naturvolk der Welt.